Einen kleinen Tag lang waren wir ein Märchen. Waren wir ein Kieselstein, wollten rund und runde sein. Legten uns in einen Bach, wurden müd und wurden wach. Einen kleinen Tag lang waren wir ein Sommer. Waren wir ein Flötenspiel, das aus blauer Weide fiel. Waren wir ein Blütenspiel? aus blaue Weide fiel. Einen kleinen Tag lang.